Kapitel 7. Die Mesa glich einem bei Flaute in einem Isthmus aus löwengelbem Staub dümpelnden Schiff. Die Enge wand sich zwischen steilen Ufern hin und, von einer Steilwand zur anderen meandernd, durchzog das Tal ein grüner Streifen, der Fluss mit seinen Feldern. Am Bug des in der Mitte des Isthmus treibenden Felsschiffs und als geometrische Steinformation gleichsam ein Teil von ihm stand das Dorf Malpais. Wie lose gestapelte Würfel, ein jeder schmaler als der darunter, ragten die hohen Behausungen wie amputierte Stufenpyramiden in den blauen Himmel. Zu ihren Füßen versammelten sich geduckte, kunterbunte Bauten, ein Gewirr von Mauern, während an drei Seiten die Steilkanten des Tafelbergs lotrecht in die Ebene stürzten. Vereinzelt stiegen Rauchsäulen vollkommen gerade in die windstille Luft und verloren sich. »Sonderbar«, sagte Lenina, »wirklich sonderbar.« Mit diesem Wort fällte sie für gewöhnlich ein vernichtendes Urteil. »Gefällt mir gar nicht. Und der Mann da gefällt mir auch nicht.« Sie deutete auf den Indianer, der abgestellt worden war, sie ins Pueblo zu bringen. Das Gefühl beruhte offenbar auf Gegenseitigkeit. Selbst der Rücken des Mannes schien, als er ihnen vorausging, Feindseligkeit auszudrücken, missmutige Verächtlichkeit. Außerdem, sie senkte die Stimme, stinkt er. Bernard machte sich nicht die Mühe, es zu bestreiten. Sie gingen weiter. Plötzlich schien der Äther selbst sich zu beleben, zu pulsieren, unerlässlich zu pumpen wie Blut. Oben in Malpais wurde getrommelt. Unwillkürlich passten sich ihre Schritte dem Rhythmus des rätselhaften Herzschlags an. Sie beschleunigten sie. Der Weg führte sie an den Fuß der Klippen. Die Bordwand des gewaltigen Mesaschiffs ragte über ihnen auf, 300 Fuß bis zum Schandeck. »Wenn wir doch nur den Heli hätten«, sagte Lenina mit mürrisch an der schieren Flanke hochwanderndem Blick. »Ich hasse Fußmärsche. Und man kommt sich so klein vor, wenn man am Fuß eines Abhangs steht.« Sie gingen ein gutes Stück im Tafelbergschatten, bis sie eine Felsnase umrundet hatten und dort, in einer ausgewaschenen Schlucht, auf den Zugang stießen, gewissermaßen die Schiffstreppe. Sie stiegen. Der sehr steile Pfad verlief im Zickzack von einer Seite der Schlucht zur anderen. Manchmal war das Pulsen der Trommeln kaum zu hören, dann wieder so laut, als würden sie hinter der nächsten Biegung geschlagen. Auf halbem Wege strich ein Adler so dicht an ihnen vorbei, dass der Wind seiner Schwingen sie kalt anwehte. In einem Felsspalt lag ein Haufen Knochen. Alles war beklemmend sonderbar, und der Indianer roch immer stärker. Schließlich traten sie aus der Schlucht ins Sonnenlicht. Die Gipfelebene des Tafelbergs war ein steinernes Deck. »Wie der Charing-Ti-Turm«, bemerkte Lenina. Doch war ihr nicht vergönnt, sich lange an dieser beruhigenden Ähnlichkeit zu erfreuen. Das Scharren weicher Sohlen ließ sie herumfahren. Mit entblößter Brust, die tiefbraunen Körper mit weißen Strichen bemalt, »wie Asphalt-Tennisplätze«, sollte Lenina später erläutern, die Gesichter wegen der roten, schwarzen und ockerfarbenen Verzierungen kaum mehr menschlich, kamen zwei Indianer auf dem Pfad auf sie zugestürmt. In ihr schwarzes Haar waren Fuchsfell und rote Flanellstreifen geflochten. Umhänge aus Truthahnfedern umflatterten ihre Schultern, gewaltige Federdiademe grellbunt ihre Häupter. Bei jedem ihrer Schritte klirrten und schepperten Silberreife, schwerer Halsschmuck aus Knochen und Türkisplättchen. Sie näherten sich wortlos und leichtfüßig auf Hirschledermokassins. Einer der beiden hielt einen Federstab, der andere in beiden Händen etwas, was von ferne nach 3, 4 dicken Seilenden aussah. Doch wand sich eines dieser Seile zuckend, und da begriff Lenina, dass es Schlangen waren. Die Männer kamen immer näher. Ihre dunklen Augen musterten sie ohne Regung, ohne den kleinsten Hinweis darauf, dass sie sie gesehen hatten oder sich überhaupt ihrer Existenz bewusst waren. Die eben noch zuckende Schlange hing jetzt wieder so schlapp herab wie die anderen. Die Männer zogen vorbei. »Das gefällt mir nicht«, sagte Lenina. »Das gefällt mir gar nicht.« Noch weniger gefiel ihr, was sie am Eingang zum Dorf erwartete, wo ihr Begleiter sie zurückließ, während er sich drinnen Instruktionen holte. Allein schon der Dreck, dann die vielen Abfälle, der Staub, die Hunde, die Fliegen. Sie verzog angewidert das Gesicht. Sie drückte sich ihr Taschentuch an die Nase. »Wie können Sie bloß so leben?« rief sie in ungläubig empörtem Ton. »Das war doch nicht möglich.« Burner zuckte philosophisch mit den Schultern. »Naja, Sie tun es seit 5.000, 6.000 Jahren. Sie dürften sich allmählich daran gewöhnt haben.« »Aber Reinlichkeit kommt doch gleich nach Fortlichkeit«, beharrte sie. »Genau, und Zivilisation ist Sterilisation«, ergänzte Bernard ironisch diese zweite hypnopädische Elementarstufenlektion in Hygiene. »Nur haben diese Menschen von unserem Fort nie gehört, und sie sind nicht zivilisiert. Also hat es auch keinen Sinn...« »Oh«, sie packte seinen Arm, »sieh nur!« Ein fast nackter Indianer stieg mit der zittrigen Bedächtigkeit der Hochbetagten sehr langsam die Leiter vom oberen Stock eines Nachbarhauses hinab, Sprosse um Sprosse. Sein Gesicht war tief zerklüftet und schwarz wie eine Obsidianmaske. Der zahnlose Mund war eingefallen. In den Mundwinkeln und beiderseits des Kinns schimmerten wenige lange Borsten, fast weiß, auf der Haut. Das lange, ungeflochtene Haar umwehte sein Gesicht in dünnen, grauen Strähnen. Sein gebeugter Körper war bis auf die Knochen abgezehrt, beinahe fleischlos. Überaus langsam stieg er herab, auf jeder Sprosse legte er vor dem nächsten Schritt eine Pause ein. »Was hat er nur?« flüsterte Lenina. Ihre Augen waren vor Schreck und Staunen geweitet. »Er ist einfach alt«, antwortete Bernard so sorglos wie möglich. Auch er war verstört, gab sich jedoch Mühe, unbekümmert zu wirken. »Alt?« wiederholte sie. »Der Direktor ist alt, viele sind alt, aber doch nicht so.« »Weil wir es ihnen nicht gestatten. Wir bewahren sie vor Krankheiten. Wir halten ihre Sekretionen künstlich im jugendlichen Gleichgewicht. Wir lassen ihren Magnesium-Calcium-Index nie unter die Werte eines 30-Jährigen sinken. Wir geben ihnen Transfusionen jungen Bluts. Wir regen dauerhaft ihren Stoffwechsel an. Also sehen sie natürlich nicht so aus.« »Zum Teil deshalb«, fügte er hinzu, »weil die allermeisten von ihnen sterben, lange bevor sie das Alter dieser Kreatur erreichen. Bis 60 bleiben sie jung und dann, zack, ist es vorbei.« Doch Lenina hörte gar nicht zu. Sie beobachtete den Alten. Langsam, langsam stieg er herab. Sein Fuß ertastete den Boden. Er wandte sich um. In ihren tiefen Höhlen waren die Augen noch von erstaunlicher Leuchtkraft. Und diese Augen betrachteten sie nun eine gute Weile ohne Ausdruck, ohne Verwunderung, als wäre sie überhaupt nicht da. Dann humpelte der alte Mann mit gebeugtem Rücken an ihnen vorbei und verschwand. »Aber das ist ja furchtbar«, flüsterte Lenina. »Grauenhaft! Wir hätten nicht herkommen dürfen.« Sie wühlte in ihrer Tasche nach ihrem Soma und musste feststellen, dass sie das Tablettenröhrchen in bis dato ungekannter Vergesslichkeit im Rasthaus hatte liegen lassen. Bernards Taschen waren ebenfalls leer. Lenina musste sich den Schrecken von Malpais also ungeschützt stellen. Und die folgten nun Schlag auf Schlag. Der schändliche Anblick zweier stillender junger Mütter ließ sie tief erröten und das Gesicht abkehren. Etwas so Unanständiges hatte sie in ihrem ganzen bisherigen Leben nicht gesehen. Und Bernard machte alles noch schlimmer, indem er die ekelhaft vivipare Szene auch noch freimütig kommentierte. Jetzt, da die Wirkung des Soma nachgelassen hatte, schämte er sich seiner vormittäglichen Nervenschwäche im Hotel und tat sein Äußerstes, stark und unorthodox zu erscheinen. »Was für ein wunderbar intimes Verhältnis«, befand er bewusst frevelhaft, »und was es für starke Gefühle hervorrufen muss. Ich habe mich schon oft gefragt, ob uns, die wir keine Mütter kennen, nicht etwas entgeht. Dir zum Beispiel, Lenina, weil du niemals Mutter sein wirst. Stell dir vor, du säßest hier mit einem eigenen kleinen Baby.« »Bernard, was unterstehst du dich?« Das Auftauchen einer alten Frau mit Augen und Hautleiden lenkte sie von ihrer Entrüstung ab. »Lass uns wieder gehen«, flehte sie. »Das gefällt mir alles gar nicht.« Doch im selben Moment kehrte ihr Begleiter zurück, gab ihnen mit einem Handzeichen zu verstehen, sie möchten ihm folgen, und ging durch eine schmale Gasse zwischen Häusern voraus. Sie bogen um eine Ecke. Im Kehricht lag ein toter Hund, eine Frau mit Kropf lauste ein kleines Mädchen. Am Fuß einer Leiter blieb ihr Begleiter stehen, hob senkrecht die Hand und stieß dann im 90-Grad-Winkel vor. Sie taten, wie er ihnen stumm geheißen, stiegen die Leiter hinauf und traten durch die Öffnung an deren oberem Ende in einen länglichen, schmalen, recht dunklen und nach Rauch, Bratfett und lange getragenen, lange ungewaschenen Kleidern riechenden Raum. In der gegenüberliegenden Wand gab es eine weitere Öffnung, durch die ein Sonnenstrahl fiel und durch den der Lärm, sehr laut und sehr nah, der Trommeln drang. Sie traten über die Schwelle und fanden sich auf einer weiteren Terrasse wieder. Unter ihnen, von hohen Lehmziegelbauten umschlossen, drängten sich zahllose Indianer auf einem Dorfplatz. Bunte Decken, Federn in schwarzem Haar, blitzender Türkisschmuck, dunkle, schweißglänzende Haut. Lenina presste erneut ihr Taschentuch an die Nase. Auf dem freien Areal in der Mitte des Platzes erhoben sich zwei runde Sockel aus Stein und gestampftem Lehm, Abdeckungen unterirdischer Kammern offensichtlich, denn mitten in jedem Sockel gab es eine offene Luke und eine Leiter, die aus dem Dunkel darunter emporragte. Von dort stiegen unterirdische Flötenklänge auf und verloren sich beinahe im steten, unerbittlichen Drängen der Trommeln. Die Trommeln gefielen Lenina. Sie schloss die Augen und überließ sich ihrem sanften Donnergrollen, erlaubte diesem immer tiefer in ihr Bewusstsein zu dringen, bis es schließlich nichts auf der Welt gab als diesen dunklen Pulsschlag aus Klang. Das erinnerte sie auf beruhigende Weise an die Synthi-Töne der Solidaritätsmessen und Feierlichkeiten zum Fords Day. »Ringel, Ringel, Orgie«, flüsterte sie leise vor sich hin. Diese Trommeln hier schlugen genau die gleichen Rhythmen. Dann erscholl urplötzlich Gesang. Hunderte Männerstimmen gellten metallisch im Chor. Ein langgezogener Ruf, dann nichts. Das donnernde Nichts der Trommeln beantwortet in wieherndem Sopran vom Gesang der Frauen. Dann wieder Trommeln und abermals die wild brüllende Bestätigung der Männlichkeit der Männer. Sonderbar, das schon. Der Ort war sonderbar und auch die Musik war's. Kleidung, Kröpfe, Hautkrankheiten und Alte waren es. Aber der Ablauf, der kam ihr gar nicht so sonderbar vor. »Es erinnert mich an niedrigkastige Kollektivsänge«, sagte sie zu Bernard. Wenig später aber erinnerte es sie schon sehr viel weniger an jene unschuldigen Anlässe, denn ohne Vorwarnung war aus den runden unterirdischen Kammern eine krause Schar Ungeheuer geschwärmt, abscheulich maskiert oder bis zur Menschenunkenntlichkeit bemalt, begannen sie einen eigentümlich hinkenden, stampfenden Tanz um den Platz, ringsherum, ringsherum, singend, ringsherum, ringsherum, mit jeder Runde in dem Maß schneller, wie die Trommeln ihren Takt wechselten und steigerten, bis er in den Ohren zu Fieberpochen wurde. Die Menge stimmte in den Gesang der Tänzer ein, lauter, lauter, und dann schrie erst eine, dann die nächste und die nächste Frau gellend, als würden sie abgestochen. Und dann brach der Anführer der Tänzer plötzlich aus der Formation aus, stürzte zu einem großen Holzkasten hin, der seitlich am Platz stand, schlug den Deckel zurück und zog ein paar schwarze Schlangen hervor. Es erhob sich tosendes Gebrüll. Die übrigen Tänzer rannten mit ausgestreckten Händen auf ihn zu. Er warf den schnellsten die Schlangen zu und griff sich aus dem Kasten die nächsten. Immer mehr wurden es. Schwarze, braune, gefleckte Schlangen. Er schleuderte sie von sich. Und dann begann erneut der Tanz, zu einem ganz neuen Rhythmus. Ringsherum kreisten sie mit ihren Schlangen, schlängelten sich mit weichen, wiegenden Bewegungen der Knie und Hüften im Kreis herum. Ringsherum, ringsherum. Bis der Anführer ein Zeichen gab und die Schlangen allesamt hintereinander in die Mitte des Platzes geworfen wurden, worauf ein alter Mann aus dem Untergrund aufstieg und die Schlangen mit Maismehl bestäubte. Dann aus der anderen Luke eine Frau, die die Schlangen aus einem schwarzen Tonkrug mit Wasser besprengte. Der alte Mann hob die Hand. Schlagartig herrschte eine Stille, die einem als Schreck durch die Glieder fuhr. Die Trommeln verstummten, alles Leben schien zum Stillstand gekommen. Der Alte zeigte auf die zwei Luken zur Unterwelt. Und langsam, von unsichtbaren Händen in der Tiefe gehoben, wuchsen aus der einen das bemalte Bildnis eines Adlers, aus der anderen das eines nackten, an ein Kreuz genagelten Mannes. Sie schwebten dort wie aus eigener Kraft, schwebten, als sähen sie zu. Der Alte klatschte in die Hände. Ein bis auf ein weißes Lendentuch splitternackter, etwa 18-jähriger Junge trat aus der Menge hervor und bezog vor ihm Position, die Hände über der Brust gekreuzt, den Kopf gesenkt. Der Alte machte über ihm das Kreuzzeichen und wandte sich ab. Langsam begann der Junge, den Knäuel sich windender Schlangen zu umkreisen. Einmal hatte er diesen umrundet, ein zweites Mal etwa zur Hälfte, als sich aus der Schar der Tänzer ein hochgewachsener Mann mit Kojotenmaske und einer Peitsche aus geflochtenem Leder löste und auf den Jungen zulief. Der Junge ging weiter, als bemerkte er ihn nicht. Der Kojotenmann hob die Peitsche, die Welt hielt den Atem an, dann ein Sausen, ein Pfeifen und das Klatschen auf Haut. Der Junge zuckte, tat aber keinen Mucks und ging im selben gemessenen Schritt weiter. Der Kojote schlug wieder und wieder zu, und bei jedem Peitschenhieb sog die Menge scharf die Luft ein und stöhnte dann auf. Der Junge schritt weiter. Zwei, drei, viermal umrundete er den Platz. Das Blut lief in Strömen an ihm herab. Fünfmal, sechsmal herum. Da hob Lenina die Hände vors Gesicht und schluchzte. »Aufhören, aufhören«, flehte sie. Doch die Peitsche sauste und sauste nieder. Unerbittlich, sieben Runden. Mit einem Mal taumelte der Junge und fiel, immer noch ohne Laut, vornüber aufs Gesicht. Der Alte beugte sich über ihn, berührte seinen Rücken mit einer langen weißen Feder, hielt sie einen Augenblick blutrot vor der Menge hoch und schüttelte sie dann dreimal über den Schlangen. Ein paar Tropfen fielen, und da setzten die Trommeln wieder ein, explodierten in einem Wirbel rasender Töne, ein wilder Ruf erscholl. Die Tänzer stürzten vor, ergriffen die Schlangen und stürmten vom Platz. Männer, Frauen, Kinder, alle Welt hetzte hinter ihnen her. Kurz darauf war der Platz menschenleer bis auf den Jungen, der reglos dort lag, wo er gefallen war. Drei alte Weiber traten aus einem der Häuser, stemmten ihn unter Mühen hoch und trugen ihn hinein. Der Adler und der Mann am Kreuz wachten noch eine Weile über das verwaiste Dorf, dann, als hätten sie genug gesehen, sanken sie langsam in ihre Luken zurück, entschwanden den Blicken in die Unterwelt. Lenina schluchzte noch immer. »Grauenhaft«, wiederholte sie in einer Tour, und Bernhards Bemühungen, sie zu trösten, blieben vergeblich. »Grauenhaft, das Blut«, sie schauderte. »Ach, wenn ich doch nur mein Soma hätte!« Im Raum hinter ihnen wurden Schritte hörbar. Lenina regte sich nicht, sie saß da, das Gesicht in die Hände gestützt, versunken und weit weg. Nur Bernhard drehte sich um. Die Tracht des jungen Mannes, der jetzt auf die Terrasse hinaustrat, war indianisch, sein geflochtenes Haar aber strohblond. Er hatte hellblaue Augen, und seine Haut war eine weiße, lediglich gebräunte Haut. »Seid gegrüßt«, sagte der Fremde in makellosem, aber kuriosem Englisch. »Sie sind zivilisiert, nicht wahr? Sie kommen von dem anderen Ort, außerhalb des Reservats.« »Wer in aller Welt?« hob Bernhard verdattert an. Der junge Mann seufzte und ließ den Kopf hängen. »Ein Unglückselger.« Er deutete auf das Blut in der Mitte des Platzes. »Sehen Sie jenen verdammten Fleck?« fragte er mit vor Erregung bebender Stimme. »Lieber ein Gramm als zu Missmut, verdammt«, kam es von Lenina automatisch hinter vorgehaltenen Händen. »Hätte ich doch nur mein Soma.« »Das hätte ich sein müssen«, fuhr der junge Mann fort. »Warum haben Sie nicht mich Opfer sein lassen? Ich hätte 10 Runden geschafft, 12, 15. Palovativa hat es nur auf 7 gebracht. Von mir hätten sie doppelt so viel Blut haben können, mit Purpur die unermesslichen Gewässer färben.« Mit großer Geste warf er die Arme auseinander und ließ sie dann kraftlos sinken. »Aber man ließ mich nicht. Ihnen missfällt meine Gestalt. So war es immer, immer.« Dem jungen Mann standen Tränen in den Augen. Er schämte sich und wandte sich ab. Fassungslosigkeit ließ Lenina ihren Soma-Entzug vergessen. Sie nahm die Hände vom Gesicht und sah den Fremden jetzt zum ersten Mal an. »Wollen Sie damit sagen, dass Sie gern ausgepeitscht worden wären?« Noch immer halb abgewandt deutete der junge Mann Zustimmung an. zum Wohle des Dorfes, damit der Regen kommt und der Mais wächst, zum Wohlgefallen Pukongs und Jesus, außerdem um zu beweisen, dass ich Schmerz klaglos ertrage. Ja, sagte er, und seine Stimme wurde kräftiger. Er drehte sich mit stolz gestrafften Schultern und trotzig erhobenem Kinn um. Um ihnen zu beweisen, dass ich ein Mann bin. Oh! Er schnappte nach Luft und verstummte großäugig. Er sah zum ersten Mal in seinem Leben das Gesicht eines Mädchens, deren Wangen nicht braun waren wie Kakao oder Hundsleder, deren Haar vielmehr kastanienrot war und dauergewellt, und deren Gesicht, erstaunliches Novum, freundliches Interesse zeigte. Lenina lächelte. »Was für ein gut aussehender Bursche«, dachte sie, »und ein bildschöner Körper.« Dem jungen Mann schoss das Blut ins Gesicht, er schlug die Augen nieder, hob sie kurz wieder, sah, dass sie immer noch lächelte und war so überwältigt, dass er sich abwenden und so tun musste, als verfolge er gebannt etwas am anderen Ende des Dorfplatzes. Bernhards Fragen sorgten für Ablenkung. Wer, wie, wann, woher? Den Blick auf Bernhards Gesicht geheftet, denn so leidenschaftlich verlangte ihn danach, Lenina lächeln zu sehen, dass er es nicht wagte, sie auch nur anzuschauen, versuchte der junge Mann zu erklären. Linda und er, Linda sei seine Mutter, bei dem Wort wirkte Lenina peinlich berührt, seien Fremde im Reservat. Linda sei vor langer Zeit von dem anderen Ort gekommen, vor seiner Geburt, mit einem Mann, der sein Vater war. Bernard horchte auf. Sie war drüben in den nördlichen Bergen, allein umhergeirrt, war an einer steilen Stelle gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt. »Ja, weiter, weiter«, drängte Bernard voll Ungeduld. Jäger aus Malpais hatten sie gefunden und ins Dorf gebracht. Den Mann aber, der sein Vater war, den habe Linda niemals wiedergesehen. Sein Name sei Tomakin. Ach nein, der DCK hieß mit Vornamen Thomas. Er musste, ohne sie fortgeflogen sein, zurück an den anderen Ort. Ein böser, gemeiner, unnatürlicher Mann. Also kam ich in Malpais zur Welt, schloss der junge Mann. In Malpais? Er schüttelte den Kopf. Das Elend des kleinen Hauses am Rande des Dorfes. Ein Streifen Staub und Unrat trennte es von der Siedlung. Zwei halb verhungerte Hunde schnüffelten unanständig in den Abfällen vor der Tür. Drinnen herrschte bei ihrem Eintritt stinkendes, vor Fliegen brummendes Dämmerlicht. »Linda«, rief der junge Mann. Aus dem Innenraum antwortete eine heisere Frauenstimme. »Komme!« Sie warteten. In Schalen auf dem Boden lagen Überreste eines Mahls, vielleicht auch mehrere Mahlzeiten. Die Tür ging auf, eine sehr füllige, blonde Squaw trat über die Schwelle, blieb wie vom Donner gerührt stehen, starrte die Fremden mit vortretenden Augen und offenem Mund an. Lenina sah mit Abscheu, dass ihr zwei Schneidezähne fehlten. Und die Farbe der übrigen, es schüttelte sie, das hier war noch schlimmer als der alte Mann. So fett! Und die vielen Furchen in ihrem Gesicht, der schwammige Körper, die Falten! Und die schlaffen Wangen mit den purpurvioletten Flecken. Und die rotgeäderte Nase, die blutunterlaufenden Augen. Und der Hals, der Hals! Die Wolldecke, die sie über den Kopf geschlagen hatte, zerlumpt und schmutzig. Und unter der braunen, sackförmigen Tunika diese riesigen Brüste, die Kugel des Bauchs, die Hüften. Oh, weit schlimmer als der alte Mann, weit, weit schlimmer! Und dann brach aus der Kreatur plötzlich ein Schwall Wörter hervor. Sie stürzte mit offenen Armen auf sie zu und, oh fort, oh fort, oh fort, es war einfach zu ekelhaft, gleich würde Lenina sich übergeben, drückte sie an ihren Kugelbauch, ihren gewaltigen Busen und schmatzte sie ab. Fort, küsste sie, sabberte und roch einfach ekelhaft, badete offenbar nie und stank nach dem widerlichen Zeug, das man den Deltas und Epsilons in die Flaschen gab. Nein, das mit Bernard stimmte nicht. Stank himmelschreiend nach Alkohol. Lenina riss sich so schnell wie möglich los. Sie blickte in ein schniefendes, greinendes Gesicht. Die Kreatur heulte. »Ach, meine Liebe, meine Liebe!« Der Wortschwall ergoss sich unter Schluchzen. Wenn Sie wüssten, wie froh, nach so vielen Jahren, ein zivilisiertes Gesicht, ja, und zivilisierte Kleidung, wo ich schon gar nicht mehr glaubte, dass ich jemals wieder echtes Acetat sehen würde. Sie befühlte Leninas Hemdärmel. Ihre Fingernägel waren schwarz. Und diese allerliebsten Kortsamt-Shorts. Wissen Sie, meine Liebe, ich habe meine alten Sachen auch noch, die ich anhatte, als ich herkam, in einer Truhe verpackt. Ich werde sie Ihnen später zeigen. Obwohl das Acetat natürlich ganz zerschlissen ist. Aber ein schmuckes weißes Bandelier, auch wenn ich zugeben muss, dass Ihr Gurt aus grünem Marokkan noch hübscher ist. Nicht, dass es mir viel genützt hätte, mein Bandelier. Erneut flossen Tränen. John hat es Ihnen sicher schon gesagt, was ich auszustehen hatte. Und weit und breit kein Gramm Soma. Nur ein Schluck Mezcal dann und wann, wenn Poppe was mitbrachte. Poppe ist ein Junge, den ich mal kannte. Aber Mezcal bekommt einem nicht besonders. Von Peyote wird einem schlecht und außerdem wurden davon die schrecklichen Schamgefühle am nächsten Morgen nur schlimmer. Und ich schämte mich doch so. Stellen Sie sich nur vor, ich als Beta ein Kind kriegen. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Schon die Aufforderung machte Lenina schaudern. Aber es war doch nicht meine Schuld, ich schwör's. Ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte, weil ich wirklich immer den Malthus-Drill befolgt habe. Sie wissen schon, die Zahlen 1, 2, 3, 4, immer, ich schwör's. Und trotzdem ist es passiert. Und natürlich gab es hier kein Abtreibungscenter oder irgendetwas in der Art. Liegt das eigentlich immer noch in Chelsea? Wollte sie wissen. Lenina nickte. Und wird es dienstags und freitags immer noch angestrahlt? Lenina nickte auch hierzu. Die hübsche rosa Keramikfassade. Die arme Linda hob das Gesicht und ließ verzückt das helle Bild ihrer Erinnerung leuchten. Und abends der Fluss, flüsterte sie. Dicke Tränen quollen unter ihren geschlossenen Lidern hervor. Und abends von Stoke Poges zurückfliegen. Dann ein heißes Bad und eine Vibrovac-Massage. Je nun. Sie holte tief Luft, schüttelte den Kopf, schlug die Augen wieder auf, schniefte ein-, zweimal, schneuzte sich in die Finger und wischte sie an ihrer Tunika ab. »Ach, tut mir so leid«, rief sie, als Lenina unwillkürlich das Gesicht verzog. »Das hätte ich nicht tun dürfen. Verzeihen Sie. Aber was soll man denn machen, wenn es keine Taschentücher gibt? Ich weiß noch, wie es mir anfangs zugesetzt hat, der viele Dreck und nichts aseptisch. Ich hatte eine furchtbare Schnittwunde am Kopf, als Sie mich damals herbrachten. Sie können sich nicht vorstellen, was Sie draufgeschmiert haben. Dreck, einfach Dreck!« »Zivilisation ist Sterilisation«, habe ich Ihnen ständig vorgehalten. »Streptokokken-Serotyp G finden wir nicht am Charing Tea. Dort blitzen die Bäder und auch die WC, als wären Sie Kinder. Aber Sie haben mich natürlich nicht verstanden. Wie sollten Sie auch? Am Ende habe ich mich wohl dran gewöhnt. Und wie soll man auch bitte schön seine Sachen sauber halten, wenn es kein Heißwasser gibt?« »Sehen Sie sich doch bloß das Zeug hier an. Diese grässliche Wolle ist weiß fort kein Acetat. Sie hält und hält. Und wenn sie reißt, soll man sie ausbessern. Aber ich bin doch Beta. Ich habe auf der Fertilisationsstation gearbeitet. So etwas hat mir nie jemand beigebracht. Das war nicht meine Aufgabe. Außerdem gehört es sich nicht, Kleider auszubessern. Ausmustern, wenn sie Löcher haben und neue kaufen.« »Sind Flicken drin, fehlt's am Gewinn. Stimmt doch, oder nicht? Ausbessern ist unsozial. Aber hier ist einfach alles anders. Es ist, als lebte man unter Irren. Alles, was sie tun, ist verrückt.« Sie sah sich um, sah, dass Bernard und John sich entfernt hatten und im Staub und Unrat vor dem Haus auf und ab gingen, senkte dennoch vertraulich die Stimme und beugte sich, während Lenina erstarrte und zurückwich, vor, beugte sich so dicht zu ihr vor, dass sich die Nackenhaare des Mädchens in den Restausdünstungen des Embryonengifts sträubten. »Allein, wenn man bedenkt«, flüsterte sie heiser, »wie sie sich hier nehmen. Verrückt, sage ich Ihnen, vollkommen verrückt. Jeder gehört doch jedem, oder nicht? Oder nicht?« zischte sie und zupfte Lenina am Ärmel. Lenina nickte mit abgewandtem Kopf, stieß den angehaltenen Atem aus und konnte einigermaßen unverseucht neue Luft holen. »Nun«, fuhr Linda fort, »hier darf niemand mehr als einer Person gehören. Und nimmst du jemanden auf die übliche Art, halten die anderen dich für böse und unsozial, sie hassen und verachten dich. Einmal ist ein Haufen Weiber gekommen und hat mir eine Szene gemacht, weil ihre Männer mich besuchten, warum auch nicht. Aber sie haben sich auf mich gestürzt. Nein, es war grauenhaft. Ich will nicht mehr darüber reden.« Linda bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und schüttelte sich. »Sie sind so gehässig, die Frauen hier. Verrückt, vollkommen verrückt und gemein. Und sie haben natürlich keine Ahnung vom Malthus-Drill, von Flaschen, vom Dekantieren oder dergleichen. Also kriegen sie ständig Kinder, wie die Kaninchen. Es ist ekelhaft. Wenn man sich vorstellt, dass ich... oh fort. Trotzdem war mir John ein großer Trost. Ich weiß gar nicht, was ich ohne ihn gemacht hätte. Auch wenn er sich jedes Mal furchtbar aufgeregt hat, wenn ein Mann... schon als ganz kleiner Junge. Einmal, aber da war er schon etwas größer, hat er versucht, den armen Vaihusiva oder war es Popee zu töten, bloß weil ich sie mir manchmal nahm. Ich konnte ihm einfach nie klarmachen, dass das bei zivilisierten Leuten so ist. Ich glaube fast, Verrücktheit ist ansteckend. Jedenfalls scheint John sich bei den Indianern angesteckt zu haben. Denn mit denen hat er natürlich viel Zeit verbracht. Obwohl sie so gemein zu ihm waren und ihn nie die ganzen Dinge haben tun lassen, die die anderen Jungen machten. Was andererseits ganz gut war, weil das es mir leichter machte, ihn ein wenig zu konditionieren. Aber sie machen sich keine Vorstellung, wie schwierig das ist. Es gibt so vieles, was ich nicht weiß. Das war doch nie meine Aufgabe. Was sagt man einem Kind, das wissen will, wie ein Helikopter funktioniert oder wer die Welt gemacht hat? Was sagt man ihm bloß, wenn man Beta ist und immer nur auf der Fertilisationsstation gearbeitet hat? Was soll man da sagen?«